Kundgabe 2897. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.09.1943. Scheidung der Geister. Letztes Gericht. Erbarmungslos wird der Gegner wüten unter den Meinen. Und erbarmungslos wird daher auch mein Gericht sein. Denn nun werden sich die Geister scheiden. Es wird nur noch Menschen geben, die sich zu mir bekennen, und solche, die mich gänzlich ableugnen und die allem den Kampf ansagen, was mir treu ist und auf mich hinweiset. Und dann ist die Stunde gekommen, wo eine Scheidung stattfindet, wo erbarmungslos die Hülle jeglichen Geistes vernichtet wird, die nur mir Widersetzliches birgt, das in neuer, härterer Umhüllung gebannt wird, auf undenklich lange Zeit. Es muss dieses Gericht stattfinden, ansonsten auch noch das verloren ging, was mir anhangt. Denn der Satan wirkt mit aller Macht, die ihm zur Verfügung steht, um der letzten freien Entscheidung willen. Und meine Liebe kommt allen Menschen zu Hilfe, kann aber nicht dort wirksam werden, wo sie abgelehnt wird. Und darum sinket die Menschheit immer tiefer, um zuletzt dem Widersacher ganz zu verfallen. Und darum in endlosester Ferne von mir seinen erneuten Entwicklungsweg zu beginnen, auf das es dereinst selig werden kann. Es ist ein scheinbarer Akt der Grausamkeit, der aber doch die Rückgewinnung des Abtrünnigen zum Ziel hat und der deshalb nicht umgangen werden kann, weil auf anderem Wege eine Rückgewinnung nicht mehr möglich ist. Wer sich mir widersetzet, der entfernt sich immer weiter von mir, und es bedeutet dies ein Erkalten seiner geistigen Substanz, ein Verhärten dieser zur festesten Materie. Alle Qualen des Gebundenseins muss das Geistige nun durchkosten, auf dass es von selbst zur Höhe, zur Freiheit verlange und den Widerstand gegen mich aufgibt. Denn ich liebe meine Geschöpfe, und ich lasse keines davon auf ewig verloren gehen. Doch wo meine Liebe nicht erkannt wird, dort muss meine Macht und Weisheit sich erkenntlich äußern. Und es wird dies geschehen am Tage des Gerichtes, wo die Meinen befreit werden aus größter irdischer Not, wo ich selbst kommen werde zu richten, die Lebendigen und die Toten, die im Glauben an mich stehen und darum ewig leben werden und die meine Gegner sind und deshalb dem geistigen Tode verfallen müssen, so lange, bis sie meine Liebe anerkennen und nach dieser Verlangen tragen werden. Dann erst werden auch sie zum Leben erwachen. Endlos lange Zeiten werden vergehen in größter Qual der Unfreiheit. Denn was sich mir widersetzet, das muss gebunden werden, auf dass sein Einfluss nicht mehr schade denen, die mir zugewandt sind, die mir treu bleiben, auch in größter irdischer Not. Und dieses Gericht ist nicht mehr fern. Und was zuvor noch über die Erde geht an Leid und Trübsal, an Schrecken und Not, das sind die letzten Mittel, um den Abtrünnigen noch zu helfen, mich zu erkennen und mir zuzustreben. Doch wer meinem Gegner schon hörig ist, der erkennt mich nicht mehr. Er ist verblendet und sieht in der Welt und ihren Freuden die letzte Erfüllung seines Erdenlebens. Und vor seinen Augen wird alles zerstört werden, und er selbst wird versinken im Abgrund, denn sein Streben war, mich zu verdrängen, weil er sich selbst jener Macht auslieferte, die ihn verderben wollte, auf ewig. Amen.